Hurra, genau. Also, bevor wir hier anfangen, ein kleiner Hinweis. Wir machen das jetzt wahr mit dieser Astrogeo-Exkursion. Wir werden... Ah, Ausflug, Wandertag. So, hier. Ja, Exkursion klingt so nach Arbeit. Das soll es nicht sein. Wir wollen ein bisschen mit durch die Landschaft laufen mit euch und euch ein bisschen kennenlernen. Und es wird nicht groß. Wir haben 20 Plätze. Im Oktober 2026 wollen wir ins Nördlinger Ries fahren. Einer der besterhaltenen großen Meteoritenkrater der Erde. So wird er angepriesen, so können wir ihn auch anpreisen. Und genau, schaut auch einfach mal, wir packen einen Link in die Shownotes. Da steht alles drin, wie das abläuft. Es sind leider nur 20 Plätze, es wird aber auch eine Warteliste geben. Aber wir freuen uns auf euch auf jeden Fall erstmal. Wir freuen uns auf euch auf jeden Fall erstmal, genau. Ja, das hast du total vergessen zu sagen. Wir freuen uns auf euch und aufs Nördlinger Ries und überhaupt. Der Astrogeo-Wandertag. Wann war der nochmal? 23. bis 25. Oktober 26. Cool. Ha, Vorfreude. Karl, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist da, um es zu hören, macht er dann trotzdem ein Geräusch? Solange es die Eichhörnchen hören. Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die immer noch auf die nächste galaktische Supernova wartet. Und ich bin Geologe, der immer noch keinen Vulkanausbruch gesehen hat. In diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Heute mit der Folge 134 von Astrogeo. Und das bedeutet, ich darf dir heute eine Geschichte erzählen, lieber Karl. Hurra! Ja, und die Geschichte fängt an dem Punkt an, wo ich... ja, wie du eben schon gesagt hast, immer noch auf die nächste galaktische Supernova warte. Daraus mache ich ja kein Geheimnis. Schon in Folge 43, lang, lang ist's her, habe ich dir von meiner Warterei auf die nächste galaktische Supernova erzählt. Und ist das schon so lange her? Unglaublich. Ja, aber nicht so lange wie die letzte galaktische Supernova. Ja. Das ist nämlich hunderte von Jahren her. Also, was hat's eigentlich damit auf sich mit so einer galaktischen Supernova? Erstmal der Supernova-Teil. Eine Supernova ist allgemein ja eine Sternexplosion. Und wenn diese Sternexplosion, die ja sehr hell und spektakulär ist, wenn diese Explosion in unserer Heimatgalaxie, in unserer Galaxis stattfindet, also eine galaktische Supernova ist, dann hege ich die ja nicht ganz unberechtigte Hoffnung, dass die so nah und so hell ist, dass man sie sogar mit bloßem Auge am Tageshimmel sehen könnte. Und ich finde ja schon, dass es deinen Vulkanausbruch um Längen schlägt, diese Warterei, weil im Gegensatz zum Vulkanausbruch wäre das ungefährlich. Also ich weiß ja nicht, aus welcher Nähe du den beobachten möchtest. Ja, und vielleicht auch wie groß, ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Skalen, aber ja, du hast deinen Punkt. Ja, ja, ja. Gibt es auch Mini-Vulkanausbrüche? Ja, klar, gibt's. Echt? Ich warte auf eine Geschichte. Also, ja, da mache ich mal was drüber, genau. Ich bitte darum. Aber in der Zwischenzeit warte ich einfach weiter auf die nächste galaktische Supernova. Also letztendlich nach einem Spektakel einer Sternexplosion, die mit bloßem Auge am Himmel zu sehen wäre, weil die letzten Supernovae, bei denen das der Fall war, die sind schon eine Weile her. Die gab es in den Jahren 1572 und 1604. Also ja, ist eine Weile her. Was heutzutage bekannt ist, ist, dass es verschiedene Arten von Supernovae gibt und dass diese beiden Supernovae, die da explodiert sind, die gehörten beide zum selben Typ, Typ 1a. Da explodiert im Grunde genommen was, wo genau, weiß man nicht so recht, aber es explodiert auf jeden Fall teilweise ein weißer Zwerg in einem Doppelsystem. Das ist bekannt. Mhm. Aber hingegen der Klassiker unter den Supernovae, so wie man sich es eher wahrscheinlich vorstellt oder was eher bekannt ist, ist die schöne Kernkollaps-Supernova, wenn ein massereicher Stern am Ende seiner Entwicklung ja explodiert als Supernova und ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch zurückbleibt. Das klingt in der Tat sehr schön, ja. Das klingt in der Tat sehr schön und ich muss auch zugeben, in meiner Warterei auf die nächste galaktische Supernova, ich bin da jetzt nicht wählerisch. Ich würde beides nehmen. Du nimmst, was man kriegt, ja. Ich nehme, was man kriegen kann. Das muss man sagen aber, dass die letzte Kernkollaps-Supernova, die auf der Erde hier beobachtet wurde und wo gesichert ist, dass es eine Kernkollaps-Supernova ist, die ist noch länger her. Nämlich, das war eine Supernova aus dem Jahr 1054. Und heutzutage sind ihre Überreste eher als der Krebsnebel bekannt. Aha. Genau. Und beim Krebsnebel weiß man, ja, da ist eben 1054, sah man da eben eine Supernova am Himmel, ein helles Licht am Himmel. Unter anderem in chinesischen Aufzeichnungen wurde das festgehalten. Und heutzutage sieht man eben einen, ja, bunten Nebel, den Krebsnebel, und Zentrum ist ein Neutronenstern. So. Bei der ganzen, ja, Warterei auf die nächste Supernova oder um überhaupt sagen zu können, ob mal irgendein Stern als Supernova explodieren wird, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ja, auf diese Kernkollaps-Situation zu setzen, weil man da die Vorgängersterne besser identifizieren kann. Also man weiß prinzipiell, ne, ein Stern wie unsere Sonne zum Beispiel, die wird nie als Supernova explodieren und auch gegen Ende ihrer Entwicklung wird sie nie als Supernova explodieren. Während hingegen man sich ziemlich sicher ist, was als Supernova explodieren wird, sind Sterne, die einer Kategorie namens rote Überriesen angehören. Also wenn man einen roten Überriesen beobachtet, dann weiß man, ja, der wird irgendwann als Supernova explodieren. Man kann aber den Zeitpunkt nicht genau vorhersagen. Also, ne, man kann nicht sagen, okay, übermorgen ist es soweit, aber so grob weiß man, okay, das wird den erwarten. Während hingegen zum Beispiel diese Doppelsysteme mit weißem Zwerg und die auch als Supernova explodieren können, da ist es schwieriger, sehr viel schwieriger, die Vorgängersysteme zu identifizieren. Also von daher, Warterei auf das Explodieren eines roten Überriesen ist ein bisschen vielversprechender. Kurze Verständnisfrage dazu. Aha. Es gibt ja in der Entwicklung jetzt auch unserer Sonne ein Stadium ganz am Ende, wo die Sonne zum roten Riesen wird. Das hat aber nichts mit diesem roten Überriesen zu tun, oder? Nee, du hast es selber gesagt, ein roter Riese ist kein roter Überriese, weil ein roter Überriese ist im Gegensatz zu einem roten Riesen eben größer, heller und massereicher. Okay, also es wird wieder ein lustiges Abendessen, wenn wir in der Familie uns mal wieder über Sternentwicklungen unterhalten und die Kinder ganz komisch gucken, warum die Erwachsenen plötzlich über Riesen und Zwerge reden. Das ist richtig, immer sehr lustig. Genau. Also die Sonne wird irgendwann mal zu einem roten Riesen und dann schlussendlich zu einem weißen Zwerg. Aber die Sonne hat nicht genug Masse, um jemals zu einem roten Überriesen zu werden. Womit bewiesen ist, dass Astronomen definitiv Fantasy-affin sind. Wieso? Riesen und Zwerge. Huh. Ja, das war das mit den Kinderohren, was ich gerade meinte. Also es ist einfach, wenn die Kinder den Kontext von so einem Dialog nicht kennen, dann sind sie in einem komplett anderen Film. Ach so, die denken dann, es geht um Fantasy oder Science Fiction mit irgendwie Riesen sowas und Zwergen. Sie konnten es auf jeden Fall nicht zuordnen. Es war sehr lustig. Aber ich wollte dich nicht rausbringen. Ha, stimmt. Guter Punkt. Aber auch in Fantasy, da müsste sich ein Riese in einen Zwerg umwandeln. Das wäre dann irgendwie, nein. Also, zurück zu den Sternen. Genau. Da, wo ich hingehöre. Also mein eigentlicher Punkt ist, wenn ich auf eine Supernova-Explosion warte, dann, und zum Beispiel bei einem ganz bestimmten Stern, dann ist es vielversprechender, ich warte auf eine Kernkollaps-Supernova, weil ich eben weiß, okay, das ist ein roter Überriese vorher, der dann irgendwann mal als Supernova explodieren wird. Und, um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, ein guter Kandidat für genau sowas wäre zum Beispiel ein Stern namens Beta Goize oder Betelgeuse im Sternbild Orion. Orion ist ja dieses große Sternbild, was auch vor allen Dingen bei uns in den Wintermonaten, also bei uns in unseren Breitengraden in den Wintermonaten, sehr gut zu sehen ist. Das ist sehr groß und Orion hat so ein bisschen die Form von, ja, einer Sanduhr eigentlich. Oder auch eigentlich als in der griechischen Mythologie ist es der Himmelsjäger. Also man kann sich tatsächlich so eine Art Manchgal vorstellen mit zwei Sternen oben, also Sanduhr oben oder eben zwei Sterne oben. Das sind dann die Schultern und dann kommen drei Sterne, die so ein bisschen quer runter. Das ist dann die Gürtelsterne. Die Gürtelsterne, genau. Die drei Gürtelsterne und dann unten eben die zwei Fußsterne. Und Betelgeuse ist einer der Schultersterne von Orion und das ist eben ein roter Überriese. Diese Farbe, das ist jetzt ein bisschen schade, weil jetzt im Frühling ist Orion eben nicht mehr so gut sichtbar. Das ist in den Wintermonaten besser. Aber wenn man das Sternbild Orion sich anschaut und dann eben den, also auf, bei uns auf der Nordhalbkugel und überhaupt, linken Schulterstern sich anguckt, das ist eben Betelgeuse, Betelgeuse. Und dann sieht man auch, dass der ein bisschen rötlich ist. Also im Vergleich zu den Sternen außenrum, was ich irgendwie immer ganz, ganz cool finde, dass man wirklich die unterschiedliche Farbe oder die unterschiedlichen Farben so gut sehen kann. Aber Betelgeuse ist ein roter Überriese. Und was heißt Überriese im Vergleich zu vielleicht den normalen Riesen oder im Vergleich zur Sonne? Er hat den 800-fachen Durchmesser der Sonne, also sehr viel größer. Er ist sehr viel heller, also im sichtbaren Bereich ist er ja 10.000 Mal so hell wie die Sonne derzeit. Und vor allen Dingen aber halt seine Masse, die ist auch sehr viel größer als die der Sonne. Nämlich Pi mal Daumen so 16,5 bis 19 Sonnenmassen. Es ist ja nur massereiche Sterne können als Supernova explodieren oder dann am Ende eben einen Neutronenstern oder ein schwarzes Loch zurücklassen. Und Betelgeuse ist roter Überriese, sehr massereich, wird eben irgendwann explodieren. Hurra. Also Betelgeuse ist eigentlich ein super guter Kandidat, um darauf zu warten, aber obwohl er in kosmischen Maßstäben eigentlich ziemlich bald explodieren wird, ist es für mich zwar wahrscheinlich trotzdem ein bisschen ja, zu lang, weil er wahrscheinlich erst in über einer Million Jahre soweit ist, ja. Um als Supernova. Das ist wie in der geologischen Zeit, da sagt man ja auch vor einer Million Jahren, das ist ja gerade gestern gewesen. Das ist so, ja. So denken die Astronomen, was die Zukunft angeht, ja auch. Genau. Ja, genau. Wobei eigentlich muss ich echt sagen, bei Geologen sind manchmal echt noch härter unterwegs, was die Zeitskalen angeht. Oder? Obwohl? Es kommt darauf an, finde ich. Also es gibt ja die Geologen, die in Zeiträumen arbeiten, die Milliarden Jahre her sind. Und für die sind dann Sachen, die vorgestern waren, vor 200 Millionen Jahren irgendwie wirklich vorgestern. Also es hängt immer davon ab, wo man arbeitet. Philipp Halle. Genau, ja. Das ist bei den Astronomen sicher auch so, ne? Wenn man dann so Kosmologie macht und Sachen sehr, sehr weit draußen sind, dann relativiert sich die Milchstraße schon relativ stark. Ja, und dann rechnet man auch in Milliarden von Jahren. Genau. Von daher ist ja auch verständlich, eine Million Jahre ist jetzt echt nicht viel. Also die Lebenszeit von so einem roten Überriesen ist auch echt nicht lang, aber halt für einen Menschen trotzdem jetzt nicht so erlebbar. Also ich kann nicht damit rechnen, dass Betelgeuse zu meinen Lebzeichen als Supernova explodieren wird, wobei das natürlich wundervoll wäre. Aber es gibt ja in der Milchstraße in unserer Heimatgalaxie echt noch sehr viele andere massereiche Sterne und rote Überriesen. Und ja, deshalb sollte eigentlich irgendwann jetzt schon, ja, rein statistisch gesehen bin ich der Meinung, dass schon bald mal einer explodieren sollte. Weil auch im Durchschnitt sollte, und das Kernwort ist sollte, mindestens eine Supernova pro Jahrhundert in unserer Galaxie explodieren. Mhm. Also, da ist der Typ jetzt nicht festgelegt, ne? Aber eigentlich so. Aber ja, die letzte, die eben sichtbar war, ist eben weit mehr als 100 Jahre her und deshalb warte ich auch immer noch. Und deshalb kannst du vielleicht mein latentes Entsetzen verstehen, lieber Karl, als ich gerade vor ein paar Wochen über einen Forschungsartikel gestolpert bin, in der Forscher geschrieben haben, dass sie einen ja, Stern / ehemaligen Stern gefunden haben, bei dem genau eine solche anstehende Supernova-Explosion einfach ausgefallen ist. Hä? Genau, hä. Also dazu kann ich ja sagen, glücklicherweise war das nicht in der Milchstraße. Yeah. Wäre doch trauriger gewesen. Sondern in unserer Nachbargalaxie, in der Andromeda-Galaxie. Aber ja, ich fand das ganz schlimm. Auf einem persönlichen Level war ich tief getroffen. Und deshalb erzähle ich dir heute eine Geschichte oder die Geschichte über ausgefallene Supernova-Explosion. Ausgefallen nicht im Sinne von ganz besonders, sondern ausgefallen im Sinne von gecancelt. Nicht stattgefunden, okay. Nicht stattgefunden, fehlgeschlagen. Also es geht um fehlgeschlagene Supernova oder gescheiterte Supernova. Und über ja, dieses für mich persönliche astrophysikalische Horrorszenario bin ich vor ein paar Wochen tatsächlich nicht zum ersten Mal gestoßen, sondern zum ersten Mal kam ich damit im Jahr 2015 in Berührung. Lang, lang ist's her. Da habe ich damals fürs Astronomie-Magazin Sterne und Weltraum den Auftrag bekommen, über einen Fachartikel zu berichten. Und dieser Fachartikel hatte einen schönen Titel: Gone Without a Bang. An Archival HST, Hubble Space Telescope Survey for Disappearing Massive Stars. Also, grob übersetzt heißt es, einfach verschwunden oder eben ohne Knall verschwunden, eine Suche in Archivdaten vom Hubble Weltraumteleskop nach verschwindenden, massereichen Sternen. Und in dem Fachartikel ging es eben darum, nach solchen fehlgeschlagenen, ausgefallenen Supernova-Explosionen zu suchen. Ich habe schon gesagt, wie nennt man sowas? Also fehlgeschlagene Supernova ist eine Möglichkeit, sowas zu nennen. Gescheiterte Supernova kann man auch sagen. Was es auch als Begriff gibt, ist Unnova. Also ja, es passt so semi-gut, weil Nova, bei Supernova kommt ja eigentlich von Nova Stella, von neuer Stern, ne, weil ja eine Supernova, wenn die am Himmel einfach auftaucht als punktförmiges Licht, schaut sie eben aus wie ein Stern, der da einfach so aufgetaucht ist, weil man sie vorher nicht mit bloßem Auge am Himmel sehen konnte. Deshalb neuer Stern, ein paar Monate später ist sie dann wieder weg. Aber ja, und Unnova, ja, es passt so semi-gut, aber es ist halt der kürzeste, griffigste Name vielleicht. So, aber das führt dann natürlich zu der Frage, wie findet man überhaupt was oder wie kann man überhaupt nach irgendwas suchen, was sich dadurch auszeichnet, dass es nicht stattfindet. Es ist ja so, weil der Witz an Supernova-Explosionen ist ja eigentlich, dass, naja, sie sind super hell. Also man beobachtet etwas, was auf einmal sehr hell aufleuchtet. Eine Supernova-Explosion strahlt für kurze Zeit ja so hell wie die gesamte Galaxie drumherum. Und ja, wenn die aber halt nicht stattfindet, diese Supernova-Explosion, dann ist es ein bisschen schlecht. Aber nur mal, um das in Relation zu rücken, wie viele Supernova-Explosionen eigentlich Astronomen oder Astronomen beobachten. Ne? Also ich meine, unser Universum ist ja groß und besteht nicht nur aus der Milchstraße, wo eben die letzte Supernova-Explosion eine ganze Weile her ist. Innerhalb von 6 Jahren hat die Zwicky Transient Facility, das ist ein Teleskop in Kalifornien, das beobachtet den gesamten Himmel oder große Teile des Himmels, um eben nach genau solchen neuen Lichtern zu suchen, nach ja, veränderlichen Sternen, nach Supernovae, zum Beispiel aber auch nach Kometen oder Asteroiden, die neu am Himmel auftauchen würden, ne? Also neue Lichter. So, und innerhalb von 6 Jahren hatte diese Zwicky Transient Facility 10.000 Supernovae gefunden. Also irgendwo im Universum sozusagen, ne? Irgendwo im Universum, ne? Genau. Es hatte noch mehr Lichter gefunden. Nicht alle davon konnten auch eindeutig Supernovae zugewiesen werden. Aber ja, 10.000 innerhalb von 6 Jahren von einem einzelnen Teleskop, das ist jetzt nicht schlecht. Also Supernova-Explosionen sind echt nicht selten. Und wie gesagt, es fällt halt vor allen Dingen dadurch auf, du guckst auf eine Stelle hin, da ist nichts. Und dann guckst du vielleicht 2 Wochen später nochmal hin und auf einmal ist dann helles Licht. Muss ja irgendwo aufgetaucht sein. So ungefähr. Aber Supernovae fallen auf jeden Fall aus. Das ist der eigentliche Punkt. Aber eine Unnova, eine gescheiterte Supernova, macht sich ja nur durch ihr Löschen bemerkbar. Sprich, da explodiert in dem Sinne ja nichts. Oder was da eigentlich explodiert, dazu komme ich später noch. Sondern, naja, die ist halt auf einmal weg. Also, und vorher war sie ja auch nicht gerade spektakulär. Also, wenn ich jetzt, nehmen wir Betelgeuse oder Betageuze, diesen roten Überriesen, klar, der ist uns so nahe, dass wir das Licht am Himmel sehen und uns würde es sofort auffallen, wenn der nicht mehr am Himmel, wenn der einfach weg wäre, einfach verschwunden. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich sitze als Astronomin in der Andromeda-Galaxie und schaue von außen auf die Milchstraße drauf, würde es wirklich auffallen, wenn auf einmal Betelgeuse erloschen wäre. Ja, oder von uns aus gesehen irgendein Stern im galaktischen Zentrum, ne? Was ja auch unübersehbar dicht aufeinander sitzt da. Genau, genau. Also genau, hast du recht, muss man auch nicht mal so weit weggehen. Mhm. Also es ist ein bisschen schwierig und deshalb ist die Suche nach Unnovae oder fehlgeschlagenen Supernovae zunächst mal eine wirkliche astronomische Fleißarbeit. Forschende müssen über einen längeren Zeitraum so viele Galaxien wie möglich beobachten und dort nach fehlenden Lichtquellen suchen, nämlich auf Vorher-Nachher-Bildern. Also ich mache ein Bild von der Galaxie und dann mache ich eine gewisse Zeit später noch eine Aufnahme dieser Galaxie und suche dann nach roten Überriesen, die einfach so verschwunden sind, ohne dass dort in der Zwischenzeit eine Supernova explodiert wäre. Wobei die Supernova-Explosion, die wäre ja aufgefallen, weil die ist sehr hell. Also dass man die einfach so verpasst zwischen zwei Vorher- und Nachher-Bildern, das ist wenig wahrscheinlich. So. Und genau das, diese astronomische Fleißarbeit, haben eben die Forschenden geleistet und in dem Fachartikel beschrieben, über den ich dann eben für Sterne und Weltraum berichtet habe. Und was haben sie da zum Beispiel gemacht oder wie geht das konkret? Diese Forschenden haben sich Galaxien in der Entfernung zwischen 32 Millionen und 91 Millionen Lichtjahren angeschaut. Also jetzt nicht direkt ums Eck, so wie Andromeda, aber jetzt auch nicht gar so weit weg. Das ist entfernt genug, um die komplette Galaxie im Sichtfeld vom Hubble-Weltraumteleskop zu haben, aber nah genug, um die Punktquellen, also gegebenenfalls verschwundene rote Überriesen, um die auflösen zu können. Ne, man muss ja sagen, okay, dieser eine Punkt ist hier, da und da ist er verschwunden und das bringt dann nichts, wenn die Galaxie so weit weg ist, dass alles nur wie ein Lichtblob ausschaut. So. Und dann haben sie auch unter diesen Galaxien, die in der richtigen Entfernung waren, nur solche Galaxien auswerten können, für die es mindestens 3 Beobachtungen gab. Sie haben 2 Aufnahmen vor dem potenziellen Erlöschen von einem Himmelskörper gebraucht, um sicherzustellen, dass die Helligkeit einer potenziellen Unnova nicht einfach so intrinsisch schwankt, also dass es kein variabler Stern ist, der einfach so heller und dunkler wird, wo es dann nur ausschaut, als wäre er verschwunden. Und dann in Aufnahme Nummer 3 haben sie nachgeschaut, okay, sind da Himmelskörper wirklich einfach nur weg, verglichen mit den Vorherbildern. Und die Ausbeute dieser Fleißarbeit waren dann 15 Galaxien, deren Aufnahmen miteinander verglichen werden konnten. Und daraus haben sie 6 Himmelskörper gefischt, die in der letzten Aufnahme erloschen waren. 3 davon waren nicht hell genug, um überhaupt rote Überriesen zu sein. Ne, weil, habe ich ja gesagt, wie hell Betelgeuse ist. 10.000 Mal so hell wie die Sonne im sichtbaren Bereich. Ne? Also roter Überriese ist sehr hell. Und diese 3 Sterne waren eben nicht hell genug, um rote Überriesen zu sein. 2 weitere Sterne davon waren veränderliche Sterne, also tatsächlich Sterne, deren Helligkeit intrinsisch, also von alleine, schwankt. Und übrig geblieben ist letzten Endes nur ein Kandidat. Ein Stern, in der Spiralgalaxie NGC 3021 im Sternbild Löwe, vielleicht mit einer Ausgangsmasse, also vielleicht vor seinem Erlöschen, von 25 bis 30 Sonnenmassen. Das musst du dir allerdings nicht merken. Ich sag dir nur, das war der eine Kandidat, die Ausbeute von dem Durchforsten dieser gesamten Archivdaten. Also die haben sich 15 Galaxien angeguckt. Und das sind ja sozusagen pro Galaxien viele Milliarden Sterne wahrscheinlich. Und da, also mal 15 und davon ist am Ende einer übrig geblieben. Ein Kandidat in einer Galaxie. Genau. Also, ja, es ist eine Fleißarbeit. Ich glaube, das muss man mögen. Ja, man muss sich ja am Ende sicher sein, dass man den nicht irgendwie dann doch übersehen hat oder vielleicht war es doch ein veränderlicher oder keine Ahnung. Ja, eben, deshalb, genau. Sie haben das echt ausgesiebt. Man kann es einfach nicht sicher sein. Und das Ding ist ja auch, weil dann dieser Kandidat, der, wie gesagt, der ist ja offensichtlich erloschen, also kann ich auch nicht nochmal nachgucken, was da nun eigentlich ist. Weil weg ist weg. Also ich kann nicht sagen, war das nun eine Unnova oder war das irgendwas anderes? Oder weil ich meine, es waren ja auch Archivdaten von Hubble. Sie haben ja keine gezielten Beobachtungen angestellt, was darauf hätte achten können. Also ja, man nimmt, was man kriegen kann. Was natürlich vielleicht einerseits für die Forschenden damals schade ist oder enttäuschend, dass die Ausbeute da nicht besser war. Aber wie gesagt, weiterhin für mich als jemand, die gerne hätte, dass so viele Supernovae wie möglich explodieren, klingt das nach einer akzeptabel geringen Ausbeute Du meinst, so viele fallen zum Glück nicht aus, ja? Richtig, weil ich meine ganz ehrlich, ne, diese ganzen Archivdaten 2015, ich habe dann einen Kandidaten und ich meine, wissenschaftlich ist ja sowieso, einmal ist keinmal. Und ich meine, ein so ein, ich sag mal, Wackelkandidat, ja, also finde ich jetzt nicht so wild. Ich finde, es hat noch nichts zu bedeuten. Mhm. Was ich auch noch damals in dem Artikel eben über diese Forschungsarbeit erwähnt hatte, es erschien zur gleichen Zeit ein paar Monate später ein weiterer Fachartikel, in dem eine andere Forschergruppe ebenfalls ihre vorläufigen Ergebnisse ihrer Suche nach gescheiterten Supernovae vorgestellt haben. Also haben noch andere Teams nach sowas gesucht. Die haben auch ein anderes Teleskop verwendet und jahrelang 27 Galaxien beobachtet. Und am Ende standen sie ebenfalls nur mit einem Kandidaten da. Mit einem in einer anderen Galaxie, NGC 6946. Wie gesagt, die Namen sind wirklich egal und auch etwas sperrig. Da gingen sie davon aus, dass es auch entweder ein roter Überriese war oder ein gelber Hyperriese. Auch gelbe Hyperriesen können anscheinend als Supernova explodieren. Wobei eigentlich erst später, aber egal. Aber sollte auch ja die etwa die 25-fache Masse der Sonne haben und galt als Kandidat, eben keine Supernova-Explosion hinbekommen zu haben. So. Was nämlich bei dem Objekt, bei diesem Kandidaten auffiel, da gab es eben ein bisschen mehr, bisschen bessere, naja, nicht besser, aber ein paar mehr Beobachtungen. Da fiel eben auf, dass er innerhalb von ein paar Monaten im Jahr 2009 seine Leuchtkraft ist ein bisschen angestiegen. Aber bis 2015 war er im optischen Bereich überhaupt nicht mehr sichtbar. Also im optischen Bereich war er auf einmal weg. Wenn ich Teleskop im sichtbaren Bereich hinschaue, war er auf einmal verschwunden. Und man konnte dieses Objekt nur noch im Infrarotbereich beobachten und wo es dann verblasst ist. So. Und ich habe ja zwar gesagt, zwar ist es heller geworden im sichtbaren Bereich, aber lange nicht so hell, als dass es als Supernova ausgereicht hätte. Dann hätte es noch sehr viel heller sein müssen. Also er ist kurz heller geworden und Richtig. Dann war er plötzlich sozusagen gar nicht mehr nachweisbar. Genau, im optischen Bereich, im Infrarotbereich immer noch. Ne? Also ich meine, muss ich es so vorstellen, wenn eine Kernkollaps-Supernova explodiert, dann wird die ja erstmal so hell, dass sie auch vor allen Dingen auch im sichtbaren Bereich ihre Helligkeit um ein Vielfaches ansteigt und dann verblasst die ja auch über einen Zeitraum von Wochen und Monaten immer weiter und irgendwann verschwindet auch eine Supernova aus der sichtbaren Beobachtbarkeit. Aber vorher wird sie eben sehr, sehr, sehr viel heller. So, und das war bei diesem Kandidaten eben der Knackpunkt, dass man gesagt hat, okay, sie ist wohl ein bisschen heller geworden, aber das hat lange nicht zu Supernova gereicht und jetzt ist sie weg im sichtbaren Bereich. Könnte es eventuell eine fehlgeschlagene Supernova sein? So, das war also der Stand 2015, 2016 mit diesen beiden Kandidaten, was ich auch damals noch nicht so richtig überzeugend fand. Also ja, es ist halt wirklich schwierig, nach was zu suchen, was sich dadurch auszeichnet, dass es einfach verschwindet, weil ich, ja, ein bisschen komplizierter. So, und ich hatte das Ganze auch als nettes Kuriosum abgehakt. Ich mag das immer über die Art von Forschungsartikeln zu schreiben. So, okay, so tatsächlich die Ergebnisse von so einer Fleißarbeit. Aha. Bis eben zu jenem furchtbaren Tag, halb furchtbar, über 10 Jahre später, als ich die Sperrfristmeldungen der großen Forschungsmagazine studiert habe, jetzt im Februar eben, und über eben jenen welchen Artikel gestolpert bin, im Fachmagazin Science, was ja eins der angesehensten, also zusammen mit Nature, ne? Nature und Science sind die beiden angesehensten Fachmagazine. Ja, und der Titel dieses Forschungsartikels lautet Disappearance of a Massive Star in the Andromeda Galaxy Due to Formation of a Black Hole. Also in der Übersetzung, das Verschwinden eines massereichen Sterns in der Andromeda Galaxie aufgrund der Entstehung eines schwarzen Lochs. Ohne Supernova. Ja, über die Supernova steht im Titel nichts. Okay. Also, okay. Genau. Aber, ja, genau. Da, aber, ohne dann, Supernova. Aber dann wäre es ja keinen, also es wäre vielleicht schon eine Nachricht, weil Supernova, aber vielleicht dann nicht so herausragend ungewöhnlich. Ja, es hätte sicherlich knalliger geklungen, wenn man da auch im Titel geschrieben hätte, so von wegen, oh, die Supernova ist fehlgeschlagen. Aber ja, nee, da haben sie sich erstmal, also im Titel haben sie das Ganze nicht erwähnt, aber schon im Abstract, also in der Zusammenfassung dieses Forschungsartikels, steht drinnen, dass die Forschenden schreiben da, dass sie diese Beobachtungen, die sie angestellt haben von diesem Objekt in der Andromeda-Galaxie, als Belege für eine gescheiterte Supernova sehen, bei der ein stellares schwarzes Loch entsteht. Aha. Also, und das Objekt heißt M31-2014-DS1. Ups. Ja. Also auch kein sehr griffiger Name und auch, keine Sorge, auch den werde ich nicht abfragen. Aber es war halt echt, es war halt echt so, ich habe dieses Paper gesehen und dann ich so, oha, weil ich mich dann natürlich auch dunkel an diesen Artikel erinnert habe, den ich ja 2015, 2016 selber geschrieben hatte. Und ich so, oh Gott, haben sie jetzt wirklich eine gefunden? Und dann wollte ich das auch gleich erzählen in der nächsten Folge und die mussten wir dann leider absagen, weil mich die Grippe dahin gerafft hat. Aber jetzt ist es eben soweit. Genau, und außerdem in kosmischen Maßstäben, finde ich, Franzi, war es ja auch trotzdem erst gestern, der Februar. Ja, noch nicht mal. Ich meine, zwei Monate, das ist quasi nichts. Also nee, ich finde auch das zählt. Aber ja, ich habe mir eben damals schon gesagt, so oppala, weil ich meine, diese anderen beiden, ja, wie durch Musterungen, über die ich da damals berichtet hatte, die sind irgendwie, ich glaube, in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen. Also in guten Fachmagazinen, aber eben definitiv Fachmagazinen. Während hingegen du, also eine Veröffentlichung in Science, wo du halt reinschreibst, oh, das Verschwinden eines massereichen Sterns, weil ein schwarzes Loch entstanden ist, Failed Supernova, das ist das Forscheräquivalent von, jawohl, jetzt haben wir es wirklich gefunden. Also natürlich spricht man immer noch von einem Kandidaten, aber es ist so, okay, jetzt haben wir es gefunden. Und warum ist das überhaupt so spektakulär oder warum ist das überhaupt so eine starke Meldung wert? Und um das zu erklären, sollte ich dir oder werde ich dir vorher erstmal erzählen, wie Forscherinnen und Forscher überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass es so etwas wie fehlgeschlagene Supernovae überhaupt geben könnte. Aha. Denn die eigentliche Frage lautet nicht, wo oder wie finden wir eine gescheiterte Supernova, sondern die eigentliche Frage lautet, gibt's so etwas überhaupt? Weil ich hatte ja von der astronomischen Fleißarbeit erzählt und dieses Durchgucken eigentlich von Archivdaten und durch Musterungen und aus irgendwas weg. Weil es ist ja nicht so, dass Astronomen eben eine fehlgeschlagene Supernova gefunden haben im Universum und sich dann gefragt haben, was dahinter steckt. Ne, also du beobachtest ja auch manchmal was oder eigentlich ziemlich oft, du beobachtest etwas und dann so, was könnte das wohl sein? Und so war es hier eben überhaupt nicht oder so ist es überhaupt nicht. Denn es ist auch derzeit noch mehr oder weniger nicht klar, ob es überhaupt gescheiterte Supernovae gibt. Also ob eine Supernova-Explosion von einem massereichen Stern einfach ausfallen kann. Wenn ich von gescheiterten Supernovae spreche, dann meine ich, und auch in diesen ganzen Fachartikeln, es geht immer nur um Kernkollaps-Supernovae. Das ist wichtig. Also es geht nicht um diese Supernovae vom Typ 1a, diese Doppelsysteme mit einem weißen Zwerg, sondern es geht immer in diesen ganzen Szenarien und Überlegungen um Kernkollaps-Supernovae, also um massereiche Sterne am Ende ihrer Entwicklung, die dann eben, naja, explodieren oder halt bei den gescheiterten Supernovae eben nicht explodieren. Aber warum sucht man eben überhaupt nach sowas? Oder warum denkt man überhaupt, dass es sowas geben könnte? Und da gibt es einige Indizien dafür, dass es sowas geben könnte. Also, das Indiz Nummer 1 für die Existenz von gescheiterten Supernovae ist, dass bei eben diesen Kernkollaps-Supernovae sind bisher keine roten Überriesen gefunden worden, die eine Sonnenmasse größer als 16,5 haben. Also, was heißt das? Ich weiß, dass Sterne, oder es ist bekannt, dass Sterne mit einer Masse von ungefähr über 8 Sonnenmassen als Supernova explodieren werden. So, aber es gibt ja auch noch Sterne, die haben, ne, und da gibt es Sterne mit 12 Sonnenmassen und 15 und Beta-Geuze, habe ich ja vorhin auch erzählt, so 16,5. Aber es gibt auch Sterne, die haben, naja, Dutzende von Sonnenmassen oder Hunderte von Sonnenmassen. Mhm. Also die sind sehr selten im heutigen Universum, aber es ist bekannt, dass es sie gibt. Ich habe ja auch erzählt, Vorgängersterne sind halt rote Überriesen und bei denen weiß man, dass die irgendwann als Supernova explodieren werden. Aber da sind eben keine roten Überriesen gefunden worden, die eine Masse von über 16,5 Sonnenmassen hätten. Oder ich sag mal über 20, grob gesagt. Ne? Also ich habe jetzt keinen roten Überriesen, wo ich sage, ah ja, der hat 30 Sonnenmassen. Gibt's anscheinend nicht. Wurde noch nicht gefunden. Also die Vermutung wäre, es gibt sozusagen diese über 16,5 Sonnenmassen Sterne, die machen dieses rote Überriesenstadium gar nicht. Nein, das ist nicht, dass die das Stadium nicht machen, sondern die Vermutung lautet, dass gerade diese massereicheren und auch helleren rote Überriesen nicht als Supernova zu explodieren scheinen. Also, ja, genau, weil es ist ja gar kein Stadium, sondern ein Typ, genau. Und dieser Typ macht keine Supernova, das ist die Vermutung. Okay. Ja, genau. Also es wäre dann ein roter Überriese vom Typ nicht explodierende Supernova künftig. Ja. Also das ist so das Problem. Das Ganze ist bekannt als das Problem der roten Überriesen. Mhm. Und da ist eben die Frage, ne, wenn ich dann einen besonders massereichen roten Überriesen habe, ist dann halt die Frage, warum scheint es zumindest so, von allen Beobachtungen, die man bisher angestellt hat, warum scheint es so, dass gerade diese riesigen roten Überriesen nicht als Supernovae zu explodieren scheinen? Aber es gibt sie definitiv, diese roten Überriesen. Jetzt gerade auch vor ein paar Monaten ist auch ein Fachartikel über ein besonders prächtiges Exemplar zum Beispiel erschienen. Ein roter Überriese namens, die Namen sind heute alle furchtbar, ich entschuldige mich, WOHG64. Also, ja, ich hoffe, du schreibst die ganze Zeit mit. Habe ich mir gleich gemerkt, ja. Hast du mir gleich gemerkt, genau. Ja, genau. Also, der ist zum Beispiel in der großen Magellanschen Wolke, das ist eine Satellitengalaxie von der Milchstraße. Der hat mindestens 20 Sonnenmassen. Ne? Also, es gibt diese roten Überriesen mit diesen großen Massen, aber da scheint es eben so, dass die, was man nach allem, was man beobachtet hat, dass die eben nicht als Supernova zu explodieren scheinen. Das ist ein bisschen komisch. Ich dachte, das Indiz 1 war, dass es die nicht gibt. Das gibt sie schon. Ja, oh, habe ich das dann falsch? Habe ich das dann komisch ausgedrückt? Nein, das ist das Indiz Nummer 1. Das Indiz Nummer 1 ist, es gibt diese roten Überriesen mit diesen großen Massen. Aber wenn man sich jetzt Vorläufersterne von Supernova-Explosionen anguckt oder eben Supernova-Explosionen analysiert, kann man ja auch auf die Masse des explodierenden Körpers schließen und da sind eben keine roten Überriesen dabei, die diese große Masse haben, die eine Masse von über 16,5 Sonnenmassen zu scheinen. Von den Supernovae, die man sozusagen beobachtet hat, ja, und wo genau. man sich dann die Vorläufersterne angeguckt hat hinterher. Genau, okay. Richtig. Mhm. So, also das ist Indiz Nummer 1, das Problem der roten Überriesen. Mhm. So, Indiz Nummer 2. Das ist dann so ein bisschen wackeliger, finde ich irgendwie. Naja, was sind halt alles nur Indizien? Also, Indiz Nummer 2 ist, dass bei einer Kernkollaps-Supernova habe ich ja entweder am Ende einen Neutronenstern übrig oder ein schwarzes Loch. So. Aber von der Masse her geht das nicht nahtlos ineinander über. Also, entweder habe ich nach einer Supernova-Explosion einen Neutronenstern und der hat ungefähr 1,4 oder so bis zu, ich glaube, maximal 2 Sonnenmassen. Oder ich habe ein schwarzes Loch, aber das hat dann über 5 Sonnenmassen. Also nach einer Supernova-Explosion habe ich im Zentrum kein kompaktes Objekt, was irgendwie so, ich sag jetzt mal, 3,5 Sonnenmassen hat. Ne? Also da ist einfach eine Lücke von dem Drum, was zurückbleibt. Und da ist auch die Frage, oder manche Forschende werten das eben als ein Indiz, dass sich diese Lücke als eine Folge, als ein Resultat von fehlgeschlagenen Supernovae interpretieren lässt. Ich wüsste zwar auf Anhieb jetzt auch nicht, warum. Ich finde das auch komisch, ne? Diese Lücke zwischen Masse, Neutronenstern und Supernova. Aber ja, man könnte es so interpretieren, dass dann vielleicht irgendwie genau irgendwas nicht funktioniert. So. Aber ich meine, irgendwas muss ja damit passieren, ne? Also in dieser Lücke muss ja irgendwas passieren. Ja, oder halt eben nicht, dass es halt dann eben ja so instabil ist, dass es dann entweder trotzdem gerade noch explodiert oder dann gerade nicht explodiert, sodass ich halt entweder gerade passend mit einem Objekt als Neutronenstern ende oder mit einem Objekt als schwarzes Loch. Aber ich muss auch zugeben, ich habe mich da nicht genauer drin eingelesen in dieses Warum, weshalb, wieso man genau das als Resultat von fehlgeschlagenen Supernovae interpretieren könnte. Auf jeden Fall ist es erstmal eine Beobachtung, dass diese Lücke existiert. Es ist eine existiert. Beobachtung, genau. es ist ein Indiz, da ist eine Lücke da, könnte man sagen, oh, das ist ja komisch, woran kann es wohl liegen? Okay. So. Indiz Nummer 3 lautet, dass die beobachtete Supernova-Rate, also die Anzahl der beobachteten Supernovae, die ist deutlich geringer als der theoretisch erwartete Wert, wenn alle roten Überriesen in einer Kernkollaps-Supernova enden würden. So, und dann ist natürlich Indiz Nummer 3 für mich, wie gesagt, mit meiner Warterei auf die nächste galaktische Supernova und Kernkollaps-Supernova, die nun noch viel länger her ist, dann ist Indiz Nummer 3 würde vielleicht ein Indiz für mich persönlich sein, dass das der Grund ist oder einer der Gründe, warum wir Menschen seit Jahrhunderten auf die nächste galaktische Supernova warten. Also das würde nämlich dann so gehen, dass halt vielleicht ein signifikanter Anteil aller roten Überriesen gar nicht als Supernova explodiert und deshalb diese Zahl, in der Milchstraße explodiert alle 100 Jahre im Schnitt eine Supernova, die stimmt halt dann eigentlich nicht, wenn ein gewisser Prozentsatz aller roten Überriesen einfach gar nicht als Supernova explodiert. Das finde ich natürlich persönlich nicht so doll. Aber ja, aber sind die Indizien. Ist ja auch nur ein Indiz, genau. Sind Indizien, wie gesagt, Indizien 3 Stück. Mhm. Aber diese Indizien waren eben genug, dass man, ja, man kann ja mal nachgucken, ne? Wie gesagt, wie diese Forschenden aus dem Jahr 2015, die auch diese Suchen und Durchmusterungen angestellt haben, um mal nachzuschauen, ob sich zum Beispiel das Problem der roten Überriesen auf diese Art und Weise lösen ließe. Und das habe ich auch erzählt, diese beiden Kandidaten, die diese beiden Forscherteams gefunden hatten, die hatten ja beide angenommene Massen von ungefähr 25 Sonnenmassen. Ja, das waren die beiden Kandidaten, die waren sehr massereich. Das würde halt eigentlich ziemlich gut zu diesem Problem der roten Überriesen passen. Dass man sagt, okay, die explodieren eben nicht als Supernova, sondern verschwinden einfach so. Nun kommen wir zurück zu potenziellen Unnova in der Andromeda-Galaxie. Mit dem, weißt du den Namen noch? Du hast gesagt, Namen spielen keine Rolle, Franzi. Also wirklich. M31-2014-DS1. Das fragst du mich am Ende noch ab, ne? Ist klar. Nein. Oh Gott, habe ich mir überhaupt schon Fragen überlegt? Ich glaube schon. Aber erstmal, das frage ich dich also nicht. Aber also wir bewegen uns wieder zu diesem jetzt im Februar erschienenen Fachartikel und zu diesem, ich sage jetzt einfach Kandidat mit dem unmöglichen Namen. Ja. Denn in dem Fachartikel gehen die Autorinnen und Autoren auf diese ganzen Indizien gar nicht ein, sondern nennen noch ein weiteres Indiz, Indiz Nummer 4, wenn du so willst, und das ist mein liebstes Indiz von allen, nämlich theoretische Überlegungen. Haha, sowas liebe ich. Naja, das ist irgendwie der nächste Schritt, ne? Also meist kommen bei diesen Zufallsbeobachtungen, mit denen man erstmal nicht rechnet, kommen erst die Beobachtungen und dann muss man irgendwann anfangen, theoretische Überlegungen aufzustellen, oder? Ja. Aber hier ist es ja umgekehrt, weil wir haben ja immer noch keine Unnova beobachtet. Ja. Und deshalb müsste man sich eigentlich theoretisch überhaupt nicht überlegen, wie es passieren kann, dass eine Supernova nicht explodiert, außer dass es hier eben genauso ist. Also hier waren die theoretischen Überlegungen zuerst. Aha. Denn die Frage ist ja, warum explodiert so eine Supernova überhaupt? Und ich muss es immer wieder betonen, damit niemand verwirrt ist, auch ich selber nicht, es geht um Kernkollaps Supernovae, massereiche Sterne am Ende ihrer Entwicklung. Und da ist es ja so, dass ein Stern, ein massereicher Stern, wenn der dann eben nicht mehr Wasserstoff zu Helium in seinem Zentrum ja umwandeln kann, fusionieren kann, verbrennen kann, dann fängt es ja eben an, dass er eben dann zum ja roten Überriesen wird, weil was dann passiert ist, dass er im Zentrum immer massereichere Elemente fusioniert und dann die leichteren Elemente nach außen in so einer Art Schalenbrennen hergestellt werden. Also die äußere Hülle vom Stern ist weiterhin Wasserstoff, aber im Inneren werden eben schon massereichere Elemente fusioniert bis hin zu Eisen. Und bei Eisen ist famoserweise ja Schluss, weil ab dem Eisen kann keine Energie mehr gewonnen werden durch Fusion. Und dann kann der Strahlungsdruck, der durch diese Kernfusion erzeugt wird, der nach außen geht, der kann dann die eigene Schwerkraft des Sterns, die er nach innen zeigt, die kann das nicht mehr ausgleichen, nicht mehr aushalten. Und das heißt, der Stern kollabiert. So, dann kollabiert dann kollabiert dieser Stern, und auch das ist eine sehr, sehr vereinfachte Erklärung. Man kann sich das dann so vorstellen, dass ich habe ja eigentlich die Atome, und die bestehen ja aus Neutronen und aus Protonen positiv geladen, und in der Hülle von einem neutralen Atom habe ich negativ geladene Elektronen. So. Im Inneren von so einem Stern ist natürlich alles Ionen, also die Elektronen sind nicht komplett an die Atomhülle gebunden. Aber wenn der Stern erstmal kollabiert, dann kann ich das schon so vorstellen, dass die Kräfte so groß sind, dass diese Elektronen werden genommen und quasi in das Proton reingequetscht, extrem vereinfacht formuliert, und raus bekomme ich ein Neutron, weil ich habe ein negativ geladenes Elektron plus ein positiv geladenes Proton, ne, und Minus plus plus ergibt neutral. Ich habe ein Neutron und dabei werden Neutrinos erzeugt außerdem. Was ich dann habe im Kern ist erstmal tatsächlich ein Neutronenstern. Und wo kommt jetzt meine Supernova-Explosion her? Die Supernova-Explosion kommt daher, dass die Neutrinos ja nach außen wollen und dann quasi wie eine Stoßfront, ein Schock durch diesen Stern läuft, durch die äußeren Hüllen, die ja noch aus, ich sage mal in Anführungszeichen, normaler Materie bestehen. Und dass diese Schockwelle durch die Neutrinos, diese Energie, und die jagt den Stern in die Luft oder ins Vakuum und lässt ihn explodieren. Soweit die Theorie. Genau, was also schon irgendwie der Wahnsinn ist, wenn man sich das vorstellt. Ich habe das schon mal irgendwann gehört, ich finde es aber jedes Mal wieder verrückt, weil Neutrinos sind ja diese Teilchen, von denen Trillionen in jeder Sekunde durch uns durchlaufen, von der Sonne und aus dem Universum. Ne? Und da scheinen das aber dann so viele zu sein, dass die dann trotzdem so einen Effekt haben auf die äußeren Sternhüllen. Ja, genau. Das ist schon krass. Das sind also, dann schon ein paar mehr. Ja. Ein oder zwei. So kann man sich das auch merken, auch mit diesem gesamten Explosionsstoßfront und den gesamten Details, dass das Too Long Didn't Read des Ganzen ist, dass laut der Theorie sind es eben die Neutrinos, die dafür sorgen, dass eine Supernova explodiert, eine Kernkollaps-Supernova explodiert. Crazy. Und wir können das jetzt noch kurz abschließen, was ist eigentlich im Inneren? Da habe ich ja gesagt, da bleibt ein Neutronenstern zurück. Also wenn der Neutronenstern die passende Masse hat, dann habe ich halt einen Neutronenstern. Und wenn der Neutronenstern zu viel Masse hat, dann kollabiert er weiter zu einem schwarzen Loch. Aber das Zentrum, das ist uns vollkommen wurscht, brauchen sich nicht weiter zu interessieren. Nun ist es aber so, dass es auch sein kann, laut der Theorie, dass diese Explosionsstoßfront, diese Schockwelle im Inneren des Sterns ins Stocken gerät. Na, also ich stelle mir das so vor, diese ganzen Neutrinos erzeugen diese riesige Stoßfront oder Schockwelle nach außen und jagen damit diese Hüllen letztendlich in die Luft oder lassen sie explodieren. Aber wenn die wenn diese Schockwelle, diese Stoßfront stecken bleibt, aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel aus Energiemangel, dann explodiert halt gar nichts. Sondern was dann passiert, ist, dass nur ein ganz kleines bisschen von dieser, von der Sternenhülle außenrum abgestoßen wird, was bedeuten würde, dass der Himmelskörper vielleicht kurzzeitig ein Ticken heller wird im optischen Bereich und diese abgestoßene Sternenhülle dann so eine Art, ja, Staubhülle bildet um das Innere. Und im Inneren ist dieses gesamte Material, was eben tragischerweise nicht explodiert ist, das fällt dann stattdessen in das neu entstandene schwarze Loch. Ne? Also kann man das irgendwie so vorstellen, wenn ich mir das vorstelle als Zentrum und Außen bei einer normalen Supernova, die, ich sag jetzt mal, in einem schwarzen Loch resultiert, dann habe ich eben im Inneren schon das schwarze Loch und die Schockwelle sorgt dafür, dass das ganze Äußere vom Stern oder ein Großteil des Äußeren wird einfach in die gesamte Umgebung verteilt, der Stern explodiert als Supernova, hurra. Wenn er das nicht schafft, wenn die Neutrinos das nicht schaffen, diesen Stern explodieren zu lassen, dann wird eben nur ein ganz bisschen Material abgestoßen, dass dann, ja, so ein bisschen Staubhülle. Aber der ganze Gedümpel, der eben nicht explodiert ist, der fällt dann eben über kurz oder lang in dieses schwarze Loch. Aber was ich eben nicht habe dadurch, ist halt diese Supernova-Explosion. Also es bildet sich erst Neutronenstern und dann gibt es diese Neutrinos und so. Und es fällt aber immer noch mehr Masse rein, deswegen wird es dann irgendwann aus dem Neutronenstern ein schwarzes Loch. Nein, das ist mit dem Neutronenstern, habe ich vorhin eigentlich nur kurz erzählt, um abzuschließen, was im Inneren ist. Mhm. Der Neutronenstern, der sich kurzzeitig bildet, wenn der Stern eigentlich zum schwarzen Loch wird, das ist wirklich nur kurze Zeit. Da geht es genau um diese, ich habe den Namen aufgeschrieben, aber auch nicht, da geht es genau um diese, pass auf, über die Tollmann-Oppenheimer-Volkoff-Grenze. Darüber habe ich dir schon mal erzählt. Ja, Oppenheimer, ja. Ja, genau, über die Trilogie von den schwarzen Löchern, dass eigentlich, wenn die Masse eines Neutronensterns zu groß ist, er eben automatisch zu einem schwarzen Loch weiter zusammenstürzt. So, genau. Deshalb, ne, das ist nur ein sehr kurzfristiges Gebilde. Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass sich dann im Inneren erst ein Neutronenstern bildet und dann stürzt noch weiter was darauf ein und dann entscheidet er sich, obala, okay, jetzt doch schwarzes Loch, sondern dass so ein instabiler oder Protoneutronenstern, das ist wirklich ein instabiles Gebilde, wenn die Masse zu groß ist. Das ist halt momentan existiert er in diesem Zustand, genauso wie er kurz vorher vielleicht sehr, sehr kurz als weißer Zwerg existiert, die Materie, und dann aber sofort zusammenstürzt. Also dadurch nicht verwirren lassen. Genau, also es war sowas Theoretisches. Ne? Das war doch das, was irgendwie Robert Oppenheimer mit zwei Doktoranden oder so gemacht hat, kurz bevor er dann mit dem Manhattan-Projekt beschäftigt war. Ne? Genau, das ist es. Das ist unter anderem Robert Oppenheimer, der gezeigt hat, dass der Kollaps zu einem schwarzen Loch unausweichlich ist, wenn die Ausgangsmasse eben dieses Limit überschreitet. Aha. Dann gibt es keine andere Möglichkeit. Aha. Für uns oder für diese Suche nach den gescheiterten Supernovae spielen diese Details nur insofern eine Rolle, glücklicherweise, als dass eben die Forscher dieses Artikels, der nun erschienen ist, diese theoretischen Überlegungen eben angeführt haben, weil es ist ja so, warum weiß ich das überhaupt? Oder weiß ich überhaupt, dass das so passiert bei einer Supernova? Und die Antwort lautet, ja, nicht wirklich, weil es kann ja keiner zugucken. Also das sind diese theoretischen Überlegungen. Und in diesen theoretischen Überlegungen und vor allen Dingen in Simulationen, Computersimulationen von Supernova-Explosionen, ist es eben tatsächlich so, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt, wo die Supernova einfach nicht explodiert. Also ich habe diese ganzen theoretischen Überlegungen, von denen ich eben erzählt habe, von denen, die ich da habe, die nehme ich dann und dann stecke ich sie in meine Computersimulation und dann, ja, gibt es in den Computersimulationen einen nicht zu vernachlässigenden Anteil der Supernovae, die einfach nicht explodieren. Und dann ist natürlich die Frage, warum nicht? Ja, weiß man nicht, die Frage, ne? Aber das eben führen eben die Forschenden an als Grund, warum sie eben nach Unnove gesucht hätten. Ne? Die Theorie oder die Simulationen sagen, sowas sollte es geben. Und jetzt haben wir da mal nachgeschaut. Und wo haben sie nachgeschaut? In der Andromeda-Galaxie M31, unserer Nachbargalaxie, und in der Dreiecksgalaxie, das ist auch eine kleinere Nachbargalaxie in der Nähe von Andromeda und der Milchstraße. Und da haben sie nach Himmelskörpern gesucht, die einen Helligkeitsanstieg gezeigt haben im mittleren Infrarotbereich. Weil, ja, sie haben ja letztendlich nach was gesucht, was eben nicht als Supernova explodiert, also das ist also nach was, wo im optischen Bereich nicht viel zu sehen ist. Aber ich habe ja erzählt, okay, selbst wenn so ein Himmelskörper nicht als Supernova explodiert, wird eben die äußeren Sternhüllen werden trotzdem abgestoßen und bilden dann so eine Art, ja, Staubring, Staubkugel um dieses neu entstandene schwarze Loch. Und diese Materie ist ja warm, die ist heiß. Und deshalb gibt es vielleicht A, einen kurzzeitigen Helligkeitsanstieg im optischen Bereich, und es gibt auch einen Helligkeitsanstieg im Infrarotbereich, im mittleren Infrarotbereich, also letztendlich Wärmestrahlung. Und danach haben sie gesucht. Also nicht so sehr nach was verschwunden ist, sondern okay, gibt es irgendwelche Himmelskörper, die im mittleren Infrarotbereich auf einmal heller geworden sind, was darauf hindeuten könnte, dass da im Inneren eben komische Dinge passiert sind. Und sie sind fündig geworden. Hurra! Und in den Archivdaten haben sie ja festgestellt oder haben sie rausgefunden, dass der Vorläuferstern wahrscheinlich ein heller Überriese war mit einer geschätzten Anfangsmasse, also mit einer geschätzten Ausgangsmasse, bevor er eben nicht als Supernova explodiert ist, sondern direkt zum schwarzen Loch kollabiert, von etwa 13 Sonnenmassen. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass im Jahr 2014 dieses Objekt im mittleren Infrarotbereich auf einmal sehr viel heller geworden ist. Also ein starker Ausbruch, ein starker Helligkeitsanstieg in diesem Infrarotbereich. Und danach ist eben die Helligkeit dieses Sterns sämtlich gesunken. Und 2023 konnte auch zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop diesen Stern nicht mehr finden. Und was natürlich ganz gut passen würde, ist, dass er nicht als Supernova explodiert ist, weil das hätte man ja gesehen. Also es wurde auf wissenschaftlich kein leuchtstarkes optisches Transient-Phänomen festgestellt. Also er hat nicht als Supernova im optischen Bereich sehr hell aufgeleuchtet und auch sonst nicht, aber eben im Infrarotbereich. Ja, das ist ja auch relativ leicht auszuschließen, ne? Also gerade bei so einem Objekt wie der Andromeda-Galaxie, da guckt man ja schon mal hin. Ja, genau. Mhm. Und wo kommt eben diese erhöhte Infrarotstrahlung her? Da haben eben die Forscher geschrieben, dass sie annehmen, dass diese Infrarotstrahlung dadurch kommt, dass ein relativ kleiner Anteil der Sternenhülle, also ungefähr eine Sonnenmasse, was schon ja recht klein ist für eine Sternenhülle, ne, wenn ich eine Ausgangsmasse von ungefähr 13 Sonnenmassen hat, dass der mit geringer Geschwindigkeit ausgestoßen wurde. Gering heißt, es ist jetzt nicht explodiert, sondern geringere Geschwindigkeit so. Ja. Hm? Und dann abgekühlt ist und eine Staubhülle gebildet hat und eben diese Staubhülle diese Infrarotstrahlung erzeugen würde und dass die verbleibende Masse zu einem schwarzen Loch kollabiert ist. Hurra! Soweit, so gut. Und man kann sich das aber deshalb nicht vorstellen, dass der Stern eben ausgeknipst wurde. Also es ist nicht so, dass auf einmal dieses helle Licht da war und dann war auf einmal diese Infrarotstrahlung und dann war da nach wenigen Tagen oder Wochen gar nichts mehr, sondern die Helligkeit von diesem Objekt, von dieser potenziellen Unnova, die hat sehr lange gedauert, also über 2 Jahre, mehr als 1000 Tage. bis die Helligkeit abgenommen hat. Und da sagen die Forschenden, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass diese Staubhülle würde ja an sich eigentlich nur abkühlen, aber es fällt ja Materie in das schwarze Loch und Materie, wenn die in ein schwarzes Loch fällt, dann stürzt die ja nicht einfach rein und ist weg, sondern es bildet sich ja dann so eine Akkretionsscheibe und die ist ja auch wiederum heiß und erzeugt eigentlich sehr hochenergetische Strahlung und diese Strahlung würde ja dann auf die Staubhülle treffen und das auch wieder aufheizen, pipapo, so. Und das haben die Forscher eben so erklärt, dass sie gesagt haben, ja gut, dadurch, dass die Helligkeit nur so langsam absinkt eigentlich, das würde daran liegen, dass nur sehr wenig Masse in dieses neu entstandene schwarze Loch im Inneren dieser Staubhülle, dass nur sehr wenig Masse und sehr verzögert, dass die dann nur sehr, sehr verzögert reinfallen würde in dieses schwarze Loch. So. Aber ich meine, so richtig nachgucken kann keiner, weil das ist ja die Staubhülle außenrum, ne? Du siehst nur diese Infrarotstrahlung. Das ist irgendwie nur plausibilisiert, ne? Das ist plausibilisiert, ja. Also es ist, die Forscher schätzen, dass nur 1% der Materie aus der äußeren Hülle in das schwarze Loch gefallen ist. Das ist schon sehr wenig. Und das ausgestoßene Gas, also das Gas, was dabei auch ausgestoßen ist, das wäre zwar immer noch sichtbar, aber die Infrarotstrahlung ist tatsächlich zu schwach, um das wirklich gut beobachten zu können. Und oder dass es extra vorher aufgefallen wäre, bevor sie danach gesucht haben, weil womit sie gesucht haben, ist mit Aufnahmen vom James Webb Weltraumteleskop, was ja wirklich im Infrarotbereich eine exquisite Auflösung hat, bei sehr großer Empfindlichkeit. Okay, jetzt haben wir diesen Kandidaten und sind durch diesen Forschungsartikel durch, dieses Objekt. Und die Forschenden schreiben aber eben auch noch, dass einer der beiden ursprünglichen Kandidaten, von denen ich dir erzählt habe, aus dem Jahr 2015, dass einer dieser beiden Kandidaten eben auch nach wie vor, oder dass sie auch diesen als fehlgeschlagene Supernova interpretieren würden, laut ihrem Modell. Also, nicht nur eine fehlgeschlagene Supernova, sondern zwei. Und um das Ganze zu illustrieren, wie happy oder spektakulär die Forscher waren oder um nachzutreten, nein, sicherlich nicht um nachzutreten, aber um all meine Hoffnungen zu zerstören, sagt, also der Hauptautor ist zum Beispiel in der Presseteilung zitiert, ne, wie vergleichbar, stellen Sie sich vor, der Stern Beta Geuze würde plötzlich verschwinden. Alle würden durchdrehen, genau das Gleiche passierte mit diesem Stern in der Andromeda-Galaxie. Alle haben sind durchgedreht, ja. Ja, also es ist, ich bin zwar das also, naja, so richtig durchgedreht. Auch ich, auch ich bin nicht so wirklich durchgedreht. Aber ja, ne, also ne, es ist ja, es ist mehr, also sie haben sich so geäußert, dass sie sich bei diesem Kandidaten so sicher sind, ne, weit jenseits von einer vorsichtigen Formulierung wie searching for candidates, sondern nein, also sie scheinen sich recht sicher zu sein. Aber ganz ehrlich, es ist ja antidramatisch eigentlich, ne? Also klar, wenn Betelgeuse plötzlich nicht mehr sichtbar ist, würde es schon Aufregung geben. Aber wenn der zur Supernova wird, möglicherweise mehr, ne? Ja, es ist immer, also eine riesige Explosion ist immer noch besser als auf jeden Fall. Also zumindest als eine Explosion, die nicht stattfindet. Genau. Also zumindest somit als Hollywood-Argument, würde ich sagen. Definitiv, das ist ein bisschen schwierig über einfach nur verschwindende Sterne, so plöpp, ja, gone without a bang, wie dieser ursprüngliche Artikel. Einfach verschwinden, aber ja, das heißt ja so, sollte ich mir jetzt wirklich Sorgen machen. Ich meine, damals bei diesen beiden Kandidaten konnte man ja sagen, ja, aber hier erscheinen die Forschenden sich ihrer Sache wirklich sicher zu sein und Science auch, sonst würden sie ja so einen solchen Artikel nicht veröffentlichen. Ja, also ist die Sache damit entschieden und letztendlich damit auch die Frage beantwortet, ob es wirklich Supernovae gibt, die einfach nicht explodieren. Also gibt es Unnovae überhaupt? Und da lautet die Antwort immer noch, ja, weiß man nicht. Ein klares Jein. Ja, das ist das Schöne an der Wissenschaft. Nur weil eine Forschergruppe irgendwas voller Überzeugung verkündet, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch tatsächlich so ist. Und da ist das Problem nach wie vor, dass Forschende immer noch nicht wissen, ob es tatsächlich gescheiterte Supernovae überhaupt gibt. Also, ne? Auch hier, es ist ein weiterer Kandidat, aber gibt es das auch wirklich? Auch ja, ein Kandidat und noch ein weiterer vielleicht ist ja nicht genug, um das zu entscheiden. Und ich habe ja vorhin gesagt, das basiert auf Indizien, diese Suchen, und auf diesen theoretischen Überlegungen. Aber was das eigentlich heißt, wenn du was nicht beobachtest, ist, dass du nicht weißt, wie solche Unnove aussehen, in Anführungszeichen. Das ist ein bisschen theoretischer, aber was heißt das? Wenn auf astronomischen Beobachtungen kannst du eigentlich selten Dinge einfach erklären, indem du sie anschaust. Also wie erklärst du wirklich, was da passiert? Weil was du zum Beispiel siehst, ist einen hellen Lichtpunkt mit einem Anstieg im Infrarotbereich über diesen Zeitraum und dann fällt die Lichtkurve so ab. Ja, aber was heißt das jetzt? Mhm. Also auch die Sonne, was sehen wir? Einen hellen Gasball, die verrät ja erstmal nicht durch Beobachtung alleine, was in ihrem Inneren passiert. Also um rauszufinden, was eigentlich ein Himmelskörper ist, was dahinter steckt, was da drin passiert, braucht man ja ein Modell. Also es geht nichts ohne Modelle. Aha. Und die Sonne ist tatsächlich ein gutes, einfaches Beispiel. Wir haben sehr viele Beobachtungen von der Sonne und dann kann ich ein Modell konstruieren, entwerfen, was diese Beobachtungen erklären kann. Also zum Beispiel offensichtlich die Helligkeit der Sonne. Also warum schafft es die Sonne so hell zu leuchten? Dann könnte ich zum Beispiel diese Beobachtung mit einem Modell erklären, in dem die Sonne in ihrem Inneren einen gigantisch großen Kohleofen hat und Kohle verbrennt. Ich glaube, dieses Argument gab es mal. Das gab es tatsächlich, genau, richtig. Genau. Als man eben noch nicht wusste, warum scheint die Sonne, mhm, war eben auch ein Gedanke, ist ja auch irgendwo naheliegend, gut, vielleicht verbrennt im Inneren der Sonne einfach nur Kohle. Das ist, mhm, ein Modell gewesen. Mhm. Aber dann habe ich noch eine weitere Beobachtung von der Sonne und die sagt, dass die Sonne schon seit Jahrmilliarden scheint. Und das passt dann eben nicht mehr zu diesem Modell der Sonne als Kohleofen, weil dann kann ich ja ausrechnen ungefähr, wie viel Kohle in die Sonne passen müsste, um seit Jahrmilliarden zu scheiden, und komme zum Schluss, dass die Sonne nicht groß genug ist, um so viel Kohle unterzubringen. Also das passt nicht gut zu dem Modell. Und letztendlich habe ich all diese Beobachtungen und verfeinere dadurch mein Modell der Sonne und letztendlich lande ich dann bei einem Modell, in dem im Inneren der Sonne Kernfusion stattfindet und Wasserstoff zu Helium verbrannt wird. Und deshalb denkt man eben, dass dieses Modell stimmt, weil alle Beobachtungen, die man so hat, zu diesem Modell passen. Mhm. Und so kann ich die Sonne erklären. Aber wenn ich einen Himmelskörper oder wenn ich etwas noch nicht beobachtet habe, dann ist es ein bisschen schwierig, ein Modell zu erklären, mhm, ein Modell zu bauen. Ja. Was mir dann ja auch wiederum sagen würde, was ich überhaupt beobachten sollte. Na, wenn ich, weil aus Modellen generiert man ja auch wieder Vorhersagen, zum Beispiel Modell Sonne als Kohleofen, dann würde ich sagen, ja gut, das Modell sagt mir, die Sonne ist so und so groß und so viel Kilogramm Kohle haben das und das Volumen. Und dann würde ich eben die Vorhersage aus dem Modell generieren, dass die Sonne innerhalb von 10.000 Jahren eigentlich ausgehen sollte. Ne, das wäre eine Vorhersage. Aber das ist ja, ne, das ist ein Zwischenspiel. Aber das ist halt schwierig bei einem Körper oder bei einer Klasse von Himmelskörpern, von der ich überhaupt nicht weiß, ob sie überhaupt existieren. Also was für ein Modell nehme ich denn? Ob sie existieren, beziehungsweise ob sie dieses Verhalten zeigen. Also eigentlich bräuchte man mehr als 2 bis 3 Beobachtungen. Du bräuchtest mehr als 2 bis 3 und vor allen Dingen bräuchtest du halt auch was du eigentlich bräuchtest, wäre mehrere Modelle, um dann kannst du auch erst überhaupt deine Beobachtungen interpretieren. Das ist eigentlich in der Astronomie dann das der eigentliche Witz, dass du ein Modell brauchst, um überhaupt deine Beobachtung erklären zu können. Weil ansonsten ergibt sie keinen Sinn, weil ansonsten beobachtest du halt nur, okay, Lichtpunkt und ich habe diesen Helligkeitsanstieg und diesen Helligkeitsabfall. Aber letztendlich, was ne? Also ich brauche ja irgendein Modell, was das dann überhaupt erst erklären kann, wie das sein kann. Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn ich, weil kannst du ja auch überlegen, du kannst ja 50.000 Modelle dir überlegen. Ja, genau. Um eine Beobachtung zu erklären. Also so. Und genau das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt an diesem nun erschienenen Paper oder an dieser ja, Behauptung, Feststellung, dass dieser Himmelskörper in der Andromeda-Galaxie eine Unnova sein soll. Es haben sich auch noch andere Forschungsgruppen mit diesem Himmelskörper beschäftigt, dessen Name immer noch M31-2014-DS1 lautet. Und ich habe ihn mir immer noch nicht gemerkt, ja. Das macht auch nichts. Ich weiß ihn auch nur, weil er hier da geschrieben ist und ich ihn sehr oft getippt habe. So, das hat sich eine weitere Forschungsgruppe damit auseinandergesetzt und beschäftigt und auch eigene Beobachtungen angeschrieben und auch vor einigen Wochen einen Fachartikel dazu veröffentlicht. Und da schreiben nämlich die Forscher auch ganz klar, dass es aus den verschiedenen theoretischen Vorhersagen es unklar ist, wie so eine gescheiterte Supernova überhaupt aussehen sollte. Ne, weil ich habe ja nur begrenzte Beobachtungen oder halt gar keine, aber keine klaren Vorhersagen. Also ich kann keine klare Vorhersage, sozusagen eine Smoking Gun daraus generieren. Okay, wenn du das und das beobachtest, dann ist das sicherlich eine gescheiterte Supernova. Das gibt's nicht. Stattdessen gibt's mehrere verschiedene Modelle, wie so eine gescheiterte Supernova ausschauen sollte. Und in diesem zweiten Fachartikel stellt diese andere Forschungsgruppe diese verschiedenen Modelle eben auch kurz vor. Aber spezifisch für M31-2014-DS1 stellt die Forschungsgruppe eben fest, dass die Beobachtungen von diesem Himmelskörper passen zu keinem der bislang vorhandenen Modelle für gescheiterte Supernovae. Zum Beispiel diese schon vorhandenen Modelle, die sagen, dass es eigentlich sich eine Unnova dadurch auszeichnen sollte, dass sie im sichtbaren Bereich ein ganz kleines bisschen heller wird, wenn der Kern vom Stern kollabiert. Also nicht so hell wie bei einer richtigen Supernova, aber doch bemerkbar. Das war ja bei meinem allerersten Kandidaten, von dem ich dir erzählt habe, ne, war das ja auch. Da hatte man ein bisschen Anstieg im Optischen beobachtet. Und dann halt aber gesagt, okay, das reicht nicht aus, das ist lange nicht hell genug für eine Supernova. Aber sowas gab es hier eben nicht. Also bei M31-2014-DS1, da war kein Anstieg im optischen Bereich zu beobachten. Aha. Das gab es nicht. Und dann passt noch etwas nicht, nämlich der Vorläuferstern oder der Vorgänger. Denn laut den Modellen, ich habe ja vorhin Betelgeuse und rote Überriesen etc. pp. Aufgerollt. Also laut den Modellen sollte es sich bei so einer Unnova um einen wasserstoffreichen, in den Hüllen, roten Überriesen handeln, damit diese Supernova-Explosion scheitern kann. Siehe eben das Problem der roten Überriesen und auch Beta-Geuze. Betelgeuse ist eben ein roter Überriese, aber der Vorläuferstern dieses jetzigen Unnova-Kandidaten in der Andromeda-Galaxie, der war gar kein roter Überriese, sondern ein wasserstoffarmer gelber Überriese. So. Okay. Also wasserstoffarm statt wasserstoffreich und gelb statt rot. Und das Problem bei gelben Überriesen ist, dass die normalerweise überhaupt noch nicht explodieren. Ja. Also nach allem, was man bislang weiß, ist die Phase als gelber Überriese nur eine sehr kurze Zwischenphase. Wirklich sehr kurz, also ein paar tausend Jahre lang, bevor eben solche Sterne zu einem roten Überriesen werden und dann ein paar Millionen Jahre lang ein roter Überriese sind, bevor sie dann als Supernova explodieren. Also das passt irgendwie nicht so. Warum soll dieser gelbe Überriese jetzt explodiert sein? Das ist auch ein bisschen komisch. Und dann ist noch etwas weiteres, ein bisschen komisch. Das war ja das erste Indiz, das Problem der roten Überriesen. Weshalb es Unnova geben sollte oder ein Indiz dafür ist, okay, rote Überriesen mit einer Sonnenmasse von über 16,5 scheinen nicht als Supernova zu explodieren. Aber dieser Vorläuferstern in der Andromeda-Galaxie, der war überhaupt nicht über 16,5 Sonnenmassen, sondern hatte nur 13 Sonnenmassen. Ja. So, also Und dann ist noch eine weitere Sache. Also es hätte eigentlich, also es spricht dafür, dass das so ein Stern eigentlich eine normale Supernova machen müsste. Nach dem Modell, ja, den man hat. Ja, beziehungsweise von der Masse her. Von der Masse würde her, man, genau. Würde man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da die Supernova-Explosion scheitert. Das ist ein bisschen weird. Und was zu guter Letzt noch ein bisschen komisch ist bei dieser ganzen Geschichte, schreibt diese andere Forschungsgruppe, ist, dass laut den Forschenden soll ja dieser Stern, dieser, ja, gelbe Überriese, direkt zu einem schwarzen Loch kollabiert zu sein. Aber ein schwarzes Loch, vor allem ein frisches schwarzes Loch, was noch von sehr viel Materie umgeben ist, das strahlt sehr viel Röntgenstrahlung aus, was eben, ne, diese Materie, wenn die innerhalb der Akkretionsscheibe dann in dieses schwarze Loch so reinstrudelt, das ist ja sehr viel Hitze, sehr viel Energie, sehr viel Reibung und dabei wird eben Röntgenstrahlung emittiert. Aber diese Quelle, M31-2014-DS1, die strahlt keinerlei Röntgenstrahlung aus. Es konnte auch mit zum Beispiel dem Chandra-Röntgen-Observatorium keine Röntgenstrahlung nachgewiesen werden bei dieser Quelle. Das ist ein bisschen komisch, wenn es eigentlich, ja, oder wenn sich Forscher eigentlich mehr oder weniger einig sind, dass ein frisch gebackenes schwarzes Loch bis zu tausende von Jahren lang Röntgenstrahlung emittieren sollte. Okay, also irgendwie war es doch was ganz anderes vielleicht. So, genau. Ich meine, die Autoren des ursprünglichen Fachartikels erklären es halt so, dass das schwarze Loch einfach so dicht eingepackt ist, ja. Diese Staubhülle, dass die dichte Staubhülle die Röntgenstrahlung komplett verschluckt und man die deshalb nicht merken könnte. Aha. Also, dass man die deshalb nicht messen könnte. Aber es ist letztendlich der Kritikpunkt in diesem zweiten Forschungsartikel von dieser anderen Forschergruppe, dass das einzige Modell, was zu den Beobachtungen passt, das Modell ist, was die ursprünglichen Forscher speziell dafür geschaffen hatten, um die Beobachtungen von diesem Himmelskörper in der Andromeda-Galaxie eben als fehlgeschlagene Supernova zu erklären. Ja. Also sie haben ihr eigenes Modell verwendet, was auch nur diese Supernova oder diese fehlgeschlagene Supernova erklären kann. Und deshalb spricht diese zweite Forschergruppe in ihrem Fachartikel von einem Bespoke Model, von einem maßgeschneiderten Modell. Und tatsächlich, als ich das so gelesen habe, ich so, Bespoke Model ist für einen Fachartikel eine wissenschaftlich ausgedrückte, recht deutliche Kritik. Eine Klatsche, ja. Das wäre noch heftiger, aber das heißt im Grunde genommen, ich habe all diese Beobachtungen und deshalb habe ich mein Modell einer Unnova genau so hingeschneidert, dass es das alles erklären kann. Also ja. Ich sage zum Beispiel, okay, warum ist die Supernova oder warum ist der Himmelskörper nicht so hell? Oder im infraroten Bereich, ja, das liegt daran, weil das schwarze Loch eben nur sehr wenig Masse in das schwarze Loch reinfällt, was echt komisch ist. Und warum kann ich keine Röntgenstrahlung sehen? Ja, weil die Staubhülle wirklich, wirklich dick ist. Ja. Also, das ist genau hingebogen. Und mit dieser Kritik stehen sie auch nicht alleine da. Ich habe noch einen weiteren Preprint-Artikel gefunden, der sich sehr ähnlich dazu äußert, das schreibt der Autor auch schon im Abstract, in der Zusammenfassung. Das Szenario dieser gescheiterten Supernova erfordert eine Feinabstimmung von Parametern, ne? Die für astrophysikalische Objekte untypisch ist. Mm. Was auch schon. Ja, das so, ist auch durchaus kritisch, ja. Mhm. Das ist durchaus, also da kann man durchaus als kritisch einordnen. Und der Autor führt es dann auch noch in dem Artikel weiter aus, dass eben das schwarze Loch muss außergewöhnlich wenig Masse auf sich versammeln, auf sich akkretieren, damit das überhaupt hinkommt, die beobachtete Strahlung. Und das ist halt eigentlich also sehr untypisch, astrophysikalisch. Kurze Frage, was soll es denn dann sein? Also, oder ja, ne, wenn es keine Unnova ist, um was handelt es sich dann? Das weiß man nicht. Ist die ehrliche Antwort. Diese zweite Forschergruppe schlägt zum Beispiel vor, dass die Verschmelzung von zwei Sternen eine ähnliche Beobachtung ergeben könnte. Aha. weil auch dabei würde eben eine Menge Staub erzeugt werden. Und es würde aber auch sofort erklären, warum es dabei eben keine Röntgenstrahlung gibt. Ne? Ich habe halt einfach kein schwarzes Loch in der Mitte, sondern ich habe einfach zwei Sterne, die verschmolzen sind. Ich wundere mich gerade auch ein bisschen, dass diese erste Forschergruppe mit ihrem Science Paper, gerade weil sie ja ihr Modell so zurechtschneidern müssen, nicht auch mehrere Optionen nennen, was es sonst noch sein könnte. Weil so würde ich das wissenschaftlich sauber, glaube ich, machen. Wenn ich schon sozusagen sehr viel aus meinem Hut zaubern muss, dann muss man eigentlich auch sagen, naja, vielleicht ist es auch was anderes. Oder zumindest A, B und C haben wir jetzt nicht weiter untersucht, aber könnte man sich auch vorstellen oder so. Ne? Also solche Argumente gibt es ja in solchen Fällen eigentlich. Ne? Ja, das kann ich. Ich kann dir das nicht sagen. Ich hab mit den Forschenden auch keine Interviews geführt. Ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Es ist natürlich schon so, dass Fachartikel in Nature und Science sind üblicherweise eher kurz und knapp. Das stimmt. Mhm. Und wenn du einen Artikel schreibst, so wie der dieser zweiten Forschergruppe, die das eben genau auf die Art und Weise auseinandergenommen hat, der ist eben auch in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen. Sehr viel länger, sehr viel ausführlicher. Mhm. Aber mit solchen Artikeln landest du nicht in Nature und Science, weil die natürlich auch eher wissenschaftliche Blockbuster haben wollen und nicht, oh ja, könnte auch ganz anders sein. Ja. Also so ein bisschen scheint da, ich meine, wir wissen es ja nicht oder es ist noch nicht zu Ende geschwätzt, das Thema, aber es scheint schon auch mal wieder so ein Beispiel zu sein für die Grundprobleme, die diese Blockbuster-Journals Science und Nature haben. Ne? Also dass da einfach sehr originelle Forschung rein soll, die irgendwie wirklich was Neues zeigt, aber dabei manchmal, keine Ahnung, irgendwelche Probleme entstehen. Das Review ist nicht ausreichend, oder was du jetzt gerade gesagt hast, auch die Form, diese eher knappe, kondensierte Form, die vorgegeben ist, dann vielleicht ein bisschen Nuancen verschluckt oder ja, man weiß es nicht. Du weißt es nicht, es kann auch genau sein, dass es wirklich eine gescheiterte Supernova ist und dass man aber halt hätte wissenschaftlich, wäre es vielleicht sauberer gewesen oder wäre es natürlich sauberer, wenn man 10 solcher Kandidaten sammelt und die dann alle auswertet. Aber das Ding ist halt auch, und so läuft das halt, ich meine, in der Wissenschaft wie im restlichen Beruf, dass wenn halt eine andere Forschungsgruppe mit dem Scoop um die Ecke kommt und sagt, aber wir haben auch eine gefunden, dann kriegen die halt die ganze Glorie, während du bei deiner astronomischen Fleißarbeit hocken bleibst. Ne? Das ist so, also ich sehe das auch bei der ursprünglichen Forschergruppe, wenn du da was Spannendes gefunden hast oder sowas, dann ist es ja auch nicht verkehrt, darüber zu berichten. Ich meine, hier ist ja auch, die haben beide Forschungsgruppen oder halt auch Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop angestellt oder sowas. Es steht ja überhaupt nicht im Raum irgendwie wissenschaftliches Fehlverhalten oder irgendwie sowas, sondern so, das war ja auch eigentlich immer der Grundgedanke dieser wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, dass du eine Beobachtung machst oder du machst irgendwas und dann stellst du es deinen Fachkollegen vor und Kolleginnen, damit die das überprüfen können. Und von daher würde ich hier sagen, ist das für mich ein normaler wissenschaftlicher Gang. Erstmal nur, ein bisschen tragisch ist es dann natürlich immer für unsere eigene Zunft, weil in der Berichterstattung, vor allen Dingen in so wissenschaftlichen Meldungen, da wird halt immer nur über die eigentliche Meldung, über dieses Science Paper berichtet. Aber was dahinter steckt oder wenn sich das später dann als nicht richtig herausstellen sollte, darüber dann halt meistens nicht mehr, weil halt, ja, es ist halt ähnlich wie bei den gescheiterten Supernovae an sich. Genau. Es ist schwierig, über was zu schreiben, was nicht stattfindet. Genau, das ist eine andere Dimension, genau. Um die ging es ja heute auch gar nicht, genau. Aber ich denke auch, es ist ein wissenschaftlicher Prozess. Und der besteht da daraus, dass man sich mit Beobachtungen und in den Raum gestellten Modellen auseinandersetzt und durchaus kontrovers drüber diskutiert. Und das passiert hier auf jeden Fall. Eben. Aber vor allen Dingen darf ich, solange noch kontrovers diskutiert wird, noch warten. Denn am Abschluss meiner Geschichte ist das eben das, was übrig bleibt, die Warterei. Ganz konkret im Fall von M31-2014 DS1. Da könnte sich innerhalb von ein paar Jahren zeigen, was wirklich dahinter steckt oder darin, hinter dieser Staubhülle. Denn falls es ein schwarzes Loch ist, dann sollte ja dadurch, dass die Staubhülle selber immer lichtschwächer wird, sich abkühlt, auch hoffentlich die Röntgenstrahlen auftauchen. Ja, also wenn es ein schwarzes Loch gibt, dann sollte es irgendwann Röntgenstrahlen geben. Oder aber zum Beispiel, wenn es eine Verschmelzung war, dann könnt ja die potenzielle gescheiterte Supernova-Kandidatin tatsächlich in ein paar Jahren wieder heller werden, wenn sich der Staub gelegt hat von der Staubhülle und dann das Zentrum sichtbar wird. Also in diesem Fall von diesem Himmelskörper in der Andromeda-Galaxie kann ein bisschen Warterei helfen, weil dann eben das Zentrum einfach sichtbar wird und man sehen kann, was drin steckt. So. Und ansonsten bleibt natürlich auch für mich und alle anderen oder ja, Astronomen und Astronomen, die eigentlich däumchendrehend darauf warten, dass endlich eine galaktische Supernova explodiert, sowieso nichts anderes übrig als Warterei und die Hoffnung, dass es noch zu diesen Lebzeiten passiert. Ich muss sagen, was so Unnova angeht, da mache ich mir im Moment immer noch nicht so wirklich Gedanken, dass das ja, mir die nächste Supernova verhageln würde, indem sie einfach ausfällt. Aber ich werde natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr, sehr enttäuscht sein, sollte zu meinen Lebzeiten Betelgeuse einfach so verschwinden, ohne vorher als Supernova zu explodieren. Dann gibt's einen Beschwerdebrief. Das wäre wirklich gemein. Ja, genau. Beim Management der Milchstraße. So geht's nicht. Richtig, genau. Und das war meine Geschichte für dich heute, lieber Karl, von ja, etwas, was vielleicht nicht stattgefunden hat. Super. Und Supernovae, die vielleicht nicht explodiert sind. Oder die es vielleicht auch nicht gibt. Sehr schön. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich hatte am Rande von dieser Sache gehört, es war super, da mal in die Eingeweiden einzusteigen, finde ich. Das lohnt sich da schon. Also auch vor allem, wenn man ja, so wie ich jetzt bei diesen astronomischen Themen, über die ich ja selber nicht so häufig berichte, auch dann wirklich nur diese Medienberichte beobachtet oder mal am Rande. Meistens sehe ich dann halt eine Überschrift auf einem Social-Media-Dienst und mehr lese ich dann davon auch gar nicht, weil ich denke, da macht Franzi bestimmt mal eine Geschichte drüber. Tada! Tada. Nee, ich wollte eben auch, weil ich hatte das, wie gesagt, in diesen Vorankündigungen gesehen, den Artikel, und dann klingelte es bei mir eben auch und ich so, Moment mal, da habe ich doch schon mal was darüber gemacht. Und dann war ich eigentlich auch schon drauf und dran und hätte einfach darüber eine Astrogeo-Folge sowieso gemacht, weil ich es halt, ja, Supernova und dann Supernova, die ausfallen, geil. Und dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und dann bin ich auf diese anderen Forschungsartikel gestoßen, ich dann so, was das Ganze noch sehr viel interessanter macht. Absolut, genau. Und manchmal ist es dann auch gut, wenn man tatsächlich nicht schon in der Zeit, wo irgendwie diese Originalstudie noch im Embargo-Zeitraum ist, ne, und nur ein paar Journalisten drauf gucken können, andere Forscher das noch gar nicht gesehen haben, dass man nicht dann drüber berichtet, sondern einfach ein paar Wochen später erst, ne, wenn sozusagen die wissenschaftliche Welt zumindest so eine erste Reaktion schon rausgesendet hat. Das ist schon hilfreich, ne? Dieser Artikel dieser zweiten Forschungsgruppe, der eben auf diese ganzen Modelle eingegangen ist, der ist schon vorher wirklich auch erschienen. Mhm. Also das war schon draußen, aber dieser Artikel von diesem anderen Forscher noch, der da auch ein bisschen drauf rumgeritten ist, der eben auch erst hinterher. Mhm. Wobei ich da ehrlicherweise einräumen muss, dass dieser zweite Artikel von dem Forscher, der geschrieben hat, oh, das ist aber astrophysikalisch untypisch, dass dieser Forscher das nicht ganz uneigennützig tut oder getan hat, weil er persönlich ein theoretisches Modell verfolgt, laut dem es nicht die Neutrinos sind, die Supernovae explodieren lassen. Und in seinem Modell, bei dem ein anderer Mechanismus oder ein ja, dafür sorgt, gibt es keine gescheiterten Supernovae. Ja. Also würde quasi der Fund von einer gescheiterten Supernova sein eigenes Modell für den Explosionsmechanismus von Supernova zerschießen. Und deshalb ist er natürlich schlecht. Klar, aber ich meine, die Frage ist, ob er gute Argumente vorbringt, ne? Also ich meine, ich glaube, sehr viel in der Naturwissenschaft wird durch Menschen vorangetrieben, die eine Pet Theory haben. Weil wenn man eine Pet-Serie hat, kennt man sich ja zumindest mit der sehr gut aus. Richtig. Dafür hat man manchmal vielleicht Scheuklappen auf. Aber diese Auseinandersetzung, finde ich, ist glaube ich, schon hilfreich. Ja? Auch wenn es eine menschliche Komponente ist, definitiv. Über die wir ja hier auch sehr oft sprechen irgendwie. Ja, das ist definitiv der Fall. Aber deshalb habe ich das auch angesprochen. Mhm. Wenn es jetzt in meiner journalistischen Einschätzung gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, okay, braucht man nicht ernst nehmen, dann hätte ich das nicht erwähnt. Aber zumindest die Kritikpunkte kann ich sagen, ja, doch, kann ich nachvollziehen. Dann wollen wir noch ein Quiz machen, Franzi. Hast du noch Fragen für mich? Aber hallo, habe ich Fragen? Ja, genau, ich hab Fragen für dich. Nur 4 Stück. Hurra. Frage Nummer 1. Was passiert in der Kürzestfassung bei einer Kernkollaps-Supernova? Im Kern eines relativ massereichen Sterns ist nicht mehr ausreichend Wasserstoff, Brennstoff vorhanden und der Stern beginnt eigentlich schon zu kollabieren, oder? Und dann verbrennen schwerere Elemente noch in äußeren Höhlen, bis das irgendwann nicht mehr geht, weil das Eisen erreicht ist, wo es dann gar nicht mehr geht. Ich hab's nicht ganz erzählt, ne? Leider. Ah. Ja. Was eigentlich passiert, ist, dass im Kern ein massereicher Stern bei der Kernfusion beim Eisen angekommen ist, dann die Kernfusion zum Erliegen kommt und dass dann die Supernova ist. Ich hab quasi die Vorgeschichte erzählt. Genau. Mhm. Du hast mir die Story vom roten Überriesen erzählt. Ja, okay, aber die falsche. Na gut. Ja. Frage Nummer 2. Warum wäre eine galaktische Supernova besonders spektakulär? Weil die für sehr kurze Zeit so hell ist wie die gesamte Galaxis und deswegen sehr gut sichtbar. Ja, sag jetzt einfach mal. Potenziell, also ne, ich denke mir auch, wenn es jetzt im galaktischen Zentrum bums da passiert, weiß ich nicht, wie hell sie tatsächlich im sichtbaren Bereich wäre, aber potenziell eben sogar am Taghimmel mit bloßem Auge zu sehen. Aha. Frage Nummer 3. Warum ist es so schwierig, eine gescheiterte Supernova zu finden? Weil die ja einfach das Licht ausknipst und das ist ja dann irgendein Stern in irgendeiner Galaxie oder auch in unserer Galaxie, der plötzlich nicht mehr scheint, also unauffällig ist. Ja. Richtig. Frage Nummer 4. Was ist eines der Indizien dafür, dass es gescheiterte Supernovae geben könnte? Mir reicht eins, keine Sorge. Ich glaube, ein Argument war, dass die Rate der Supernova-Explosionen nicht so ganz zu dem Wert passt, den man annimmt, wie viele rote Überriesen es gibt. Oder die von denen ab und zu welche explodieren müssten. Also diese Zahl passt nicht ganz. Oder? Okay, ich gebe dir, ja, doch, ich. Du willst heute nicht zu hart mit mir sein. Eben, nein. Die Rate, das hat nichts mit den roten Überriesen per se zu tun, die Rate der erwarteten Supernova-Explosionen ist höher als die Rate der tatsächlich beobachteten Supernovae. Also aufgrund der Theorie würde ich erwarten, dass man mehr beobachtet, als man tatsächlich sieht. Mhm. Das ist das, was ich meinte, aber was du in besseren Worten gesagt hast. Ja. Ja. Aber du hast es auch hinter dir. Das war's. Ja, das war's. Hurra. Oh nein. Brauche ich das nächste Mal einfachere Fragen? Nee, ich glaube, also ich fand das Thema nicht so ganz ohne tatsächlich. Ne? Also es war schon ein tiefes Rabbit Hole irgendwie. Ja. Das kommt wahrscheinlich aber raus, wenn ich so richtig in so ein Thema so, ja. Ja, nee, aber ich meine, dafür stehen wir ja. Ne? Also ich glaube, das geht uns ja beiden so jeweils. Ja, und kein anderer wäre doof genug gewesen, es mir abzukaufen. Von daher, nein, um Gottes Willen, das schneiden wir raus. ich kaufe dir alles ab, Franzi. Wörtlichen und im übertragenen Sinne. Genau. Ja, dann haben wir es für heute. Haben wir es für heute. Ich habe irgendwie das Gefühl, wird nicht deine letzte Folge über Supernovae gewesen sein. Da geht bestimmt Ich habe noch so viel zu erzählen zu Supernovae. Weißt du, wie viele unterschiedliche Typen von Supernovae es gibt? Also alleine die Sache. Und ja,